Hartz Quadro, hallo? Wuhu! Es geht wieder los. Das Warten hat ein Ende. Die zweite Folge von Hartz Quadro, deinem neuen Lieblingspodcast, ist online. Halt die Fresse. Ja, nicht zum Aushalten. Die gute Laune. Willkommen beim Hartz Quadro Frühshoppen. Richtig. Oder Hartz Quadro, das Duell mit Martina Schulz und Angelo Merkel. Das ist gut. Boring, genauso boring wie das Duell im Fernsehen. Man nennt es auch das Duett. Es war ein Duett. Es wurde viel genickt. Ach so, ja. Es wurde sich aufeinander abgestimmt. Also vom Unterhaltungswert richtig langweilig. Da gucke ich mir doch dann lieber die amerikanischen an. Natürlich, da geht es auf jeden Fall mehr ab. Da ist mehr Dummheit im Spiel. Wenn Dummheit im Spiel ist, ist es immer interessanter. Finde ich auch. Ja. Aber gut. Wir Deutschen, ne, wir sind halt so schlau. Wir sind zu schlau für die Welt. Ja. Da ist halt zu schlau, zu langweilig. Schlau gleich langweilig, ne? Und das sieht man dann auch bei so einem Kanzlerduell. Sowas will ich auch nicht mit ins Bett nehmen. Schlau und so, langweilig. So ein Angelo Schulz meinst du jetzt? Angelo Merkel, upsi. Doch, den Angelo Schulz schon. Der ist nicht schlecht, ne? Attraktivo. Mhm. Möchtest du wie immer noch wen grüßen? Doch? Ich möchte diesmal niemanden grüßen, weil beim letzten Mal hast du mir das sehr madig gemacht, als ich dann meine Mutter grüßen wollte. Deswegen lasse ich das jetzt. Was wir aber machen sollten, nochmal erklären, was jetzt passiert. So. Ach. Also, wir... Viola und Dawn, ich bin Dawn, diese andere komische Stimme ist Viola. Die sexy Stimme. Richtig. Und wir werden uns jetzt gegenseitig während dieser Folge zwei Themen geben, von denen wir jeweils noch nichts wissen. Und dann werden wir dazu frei erzählen, was uns in den Kopf kommt. Diese Themen reichen von Hunde, Futter bis zum Schweizer Franken Hass. Also alles meine Schweizer ich damit. Schweizer Franken Hass. Ja, unterschiedlichster Couleur, genau. Wie ich es doch immer so schön sage. Richtig. So. Na, dann würden wir jetzt einfach mal anfangen. Doch, ich möchte aber wen grüßen. Dann grüß bitte, bitte. Ich möchte dich nicht davon abhalten. Alte Zicke. Ich grüße die zwei netten BWL-Studenten, mit denen ich gestern einen Wein trinken musste und die wirklich ganz zauberhafte Vintage-Retro-Brillen anhatten und dumm wie Scheiße waren. Jetzt kann's losgehen. Waren die Original-Vintage? Ach, was weiß denn ich? Sie sahen einfach aus wie zwei Trottel. Aber ich wünsche viel Spaß bei der Bachelorarbeit. Okay, Viola wird wieder pöbelig. Wir fangen lieber an. Möchtest du anfangen? Soll ich dir ein Thema geben? Ja, bevor ich in mein Studio beiße. Okay. Vor Wut. Vor Hunger. Also, Viola, erzähl mir doch mal etwas zum Thema deine persönlichen Highlights der deutschen Musik. Geil, da hatte ich nämlich letztens erst einen kurzen Disput mit Leuten, weil auf dem bayerischen Oktoberfest... Was jeder liebt und mag. Und ein Glück ist es auch gerade wieder. Es ist überhaupt nicht gerade. Ist das gerade? Na, es ist doch September. Oktoberfest ist doch immer im September. Ja, aber es geht doch nur 2 Wochen. Ich dachte, es geht 4. Nee, um Gottes Willen. Na, dann ist ja noch nicht O-Zapf. Dann habe ich wieder Fake News verbreitet. Du, sorry. Ich weiß nicht, wann O-Zapf ist, aber kann gerne jeder verpassen. Und da wird tatsächlich das Lied gesungen. Moment. Viva Bavaria, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Und wenn wir nichts zum Ficken haben, dann gehen wir in den Puff. Tisch, tisch. Und dann wird geprostet und da hat jemand gesagt, boah, das ist natürlich wieder typisch Bayern, weil das ist ja eigentlich Viva Colonia. Das Richtig, singt man eigentlich am Karneval. Genau, daher hätte ich jetzt auch diese wunderschönen Zeilen gekannt. Ja, ist schon wieder, aber da haben die Bayern natürlich wieder geklaut. Haben kopiert. Die wieder Cultural Appropriation begangen, ne? Im weiß eigenen nicht, was Land. Was das bedeuten soll. Ja, Viola, immer ein bisschen, ne? Bildung in den Kopf rein, dankeschön. Ach nee, da wehre ich mich dagegen. Das ist richtig. Das machen ja auch 98% der Menschen so. Kopieren? Nee, sich gegen Bildung wehren. Ach so. Ist auch richtig so, gibt viel schönere Sachen zu tun. Eben. Instagram, Netflix, Amazon Prime, Facebook, YouTube, YouPorn. All die schönen Dinge. Eben. Ja, von dem her ist das deutsche Liedgut hiermit ausgeschöpft. So schnell möchtest du... Nee, ich weiß nicht. Also du was ist die genaue Frage, was meine deutschen Lieblingslieder sind? Ja. Ah, da weiß ich gleich noch was. Ich hasse die Prinzen. Ich habe kein nichts übrig für A-Cappella-Bands. Ich hasse A-Cappella-Bands. Wenn die dann immer... Bap, bap, didididi, dat, dat... Kack, kack. Ich hasse sowas. Ich kann das nicht ausstehen. Da kriege ich wirklich eine Gänsehaut vor Ekel. Ich habe dich nach deinen positiven Highlights gefragt. Und hier wird mir nur von purem Hass berichtet. Diese Folge ist aufgeladen von Hass. Nein. Doch. Das kann man nicht sagen. Doch, ich habe ganz viel Liebe für diese Folge. Also okay, ich versuche mal was Positives am deutschen Liedgut zu finden. Ich kann dir jetzt ein paar, wie wär's denn zum Beispiel Silbermond. Ach jetzt, doch ja, doch Silbermond mag ich. Da, eben. Silbermond hat doch dieses Lied mit... Ich weiß nur, dass die immer Ballast, da kommt das Wort Ballast drin vor und die sagt immer Ballast. Oh mein weißt Gott. Weißt du, was ich meine? Ist das so ein relativ neues ja, Lied? Ja, genau. Das habe ich irgendwann letztens mal gehört, als ich... Ballast von dir weg oder so. Dass man halt so viele Sachen anhäuft, so materielle Güter und die dann eigentlich nur so loswerden sollte. Und dann sagt sie, genau, auf jeden Fall sagt sie immer Ballast anstatt Ballast und das macht mich auch... Ah, jetzt ist auch schon wieder schlecht. Ja, natürlich. Es wird ja auch nicht besser. Weiß ich nicht. Ja, aber dieses Lied habe ich auch schon gehört und ich dachte so, wow, sowas hören aber sich Leute Aber es gibt doch ein? Eine positive neue Nachricht, auf die ich wirklich mich freue. Und zwar Lena Meyer-Landrut wird ab jetzt auf Deutsch, glaube ich, singen. Und das ist eigentlich mein Hoffnungsstern. Worüber singt sie denn? Weiß nicht, gerade hat sie ja ein Lied über ihren Vater. Ach, über den Papito. Sí, el Papito, der sie schlecht behandelt hat. Vielleicht kommt jetzt als nächstes was Ach, über nee, die Mutter. Oh. Man Mama, hat I love you, ich liebe dich. Oder vielleicht Papa, ich hab Hunger. Ja, das passt nicht zu ihr, weil die ist doch auch kurz vorm Abnippeln so dünn wie die ist. Ja, ach nee. Okay, jetzt hab's auch ich verstanden. Ja, also ich überlege nochmal. Positives deutsches Lied gut. Brüh im Glanze. Ah ja, so. Brüh im Glanze. Sarah Connor, auch gutes deutsches Sarah ist auch immer erwähnenswert. Ja, ne? die singt ja jetzt wirklich auf Deutsch auch. Die ist ja von From Zero to Hero jetzt auf Deutsch. Die hat's verstanden, ne? Ja, es singen jetzt alle auf Deutsch. Yvonne Katter, Katter Knödel. Ach, die ganzen aus den 2000ern, die irgendwie jetzt nichts mehr reißen? Die machen es jetzt auf Deutsch. Wahrscheinlich, weil das Publikum, was sie früher erreicht haben, jetzt so in so einem Alter ist, Richtig. Die sagen, hey, wir wollen zurück zur deutschen ja. Kultur. Ja, einfach. Das kam ja alles, ach Gott, doch, Matthias Schweighöfer auf Deutsch, das kann man sich immer wieder anhören. Aber ich dachte, singt der nicht auf Englisch? Nee, der singt auf Deutsch. Ach, stimmt, ja, oh Von Gott, oh Gott, oh Gott. Superman und seine Frau, na, na, na, na. Was glaubst du, wer schreibt dem die Liedtexte? Ach, weiß ich, irgendwelche Leute, die intelligent sind halt. Ah ja, ich glaube ja, Angelo Merkel schreibt ihm die. Oder Angelo Kelly. Einer von beiden. Glaube ich. Ja, Maite Kelly, die macht jetzt Schlager. Die ist damit auch relativ erfolgreich. Ja. Gut, dick im Schlager. Schlager, auch was ein Trend, der wieder richtig zum Brühen begonnen hat. Zu kochen. Ja. Es kocht im Schlagerpott. Ja, vielleicht sollten wir auch mal eine Schlagerkarriere anstreben. Ja, damit sind wir jetzt zu spät. Zu spät? Okay. Ja, selbst Leute, die bei GZS spielen, singen Schlager. Ja, dann sind wir wirklich zu spät. Dann sind wir wirklich zu spät. Dann müssen wir warten, dass wir auf irgendeinen neuen Musikzug aufspringen können. Vielleicht so in anderthalb Jahren. Ja. Mal gucken, was dann kommt. Oder wir machen Trap. Was ist Trap nochmal? Trap ist halt irgendwie so, das ist in letzter Zeit so cool. Ich glaube, ich habe da auch nur ein gefährliches Halbwissen. Ist irgendwie so ein bisschen elektromäßig angehauchter Hip-Hop. Ja. Und ja, ich meine, die Hauptthemen sind natürlich Bitches, Money, my car, my dick halt auch schon. Also schon Ist so geil, ist wirklich geil. wichtige Sachen. Ja. Ja, könnten wir sonst auch vielleicht mal überlegen, da einzusteigen in diese Schiene? Ich singe doch immer gerne eine deutsche Liedzeile. Und zwar die geht: Du willst mich ficken, aber du darfst es nicht, weil ich's verbiete. Ich bin zu für dich. Ich bin zu für dich. Was ist das? Was sind denn Das ist wieder die neue aufgerissen? deutsche Rap-Girl-Group Sixten. Die kommen Sixten. aus Berlin und das sind knochenharte Girls, die Ich bin zu für ja, dich. aber Okay. mein ja, auf jeden Fall rappen die halt über knallharte Themen, Drogen, Ficken, Rassismus, ist alles dabei. Also ist jetzt nicht, was ich unbedingt anhören würde, aber mein Freund sagt immer, besser die kleinen Mädchen hören sowas, als jetzt, weiß ich nicht, Männer-Rap, wo es dann darum geht, dass eine Frau von sechs Schwänzen durchgenommen wird. Dein Freund, das ist einer, ne? Das ist ein Weltverbesserer. Nee, nicht wirklich. Aber der hat das verstanden mit den Sixtens. Okay, aber sind die gecastet? Nee, nein, nein, die kommen hier aus Neukölln. Ach, hier um die Ecke. Die kommen hier aus Neukölln und die machen schon, weiß ich nicht, sind halt jetzt wirklich bekannt geworden. Es hängen auch viele Plakate gerade in Berlin mit denen. Kenne ich ja, siehst du, ist wieder alles an mir Ja, weil vorbeigezogen. du dich ja nicht mit Themen von heute und Trends Nee, beschäftigst. ich bin in der Vergangenheit Du hier lebst immer noch gefangen. zu Tic-Tac-Toe und Sabrina Setlur. Sabrina Setlur fand ich eigentlich ganz geil. Das war eine Frau mit Eiern. Ja, aber da gab es doch, bei der gab es doch auch irgendwie so einen Skandal mit ihrem Produzenten, mit Moses P, dass der, hat der nicht, ich weiß es nicht, ich will jetzt nichts Jetzt Falsches kommen wieder sagen. die Fake Ja, News. jetzt kommen nämlich richtig die Fake News. Da gab es irgendein Disput, ich weiß nicht mehr, ging es da um was Sexuelles, wurde sich da untenrum angefasst, ich weiß es nicht mehr. Nee, weiß ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber da war irgendwas los. Aber egal, weiß ich auch nicht mehr. Gut, also Sabrina Setlur ist eines deiner deutschen Doch, Musik-Highlights. also wenn meine Highlights dann, früher mochte ich die Beginner richtig Oh gerne. yeah, ich Ja. auch. Jan Delay, da war ich echt ein Fan von. Im Sturz durch Zeit und Raum, Hast du denn erwacht aus einem Traum. immer so Taschentücher in die Nase gestopft, damit du dann so klingst wie Ja, er? und mir eine Glatze rasiert. Das war süß bestimmt. Ja, da standen alle Wie drauf. alt warst du da so? Neun. Ah ja. Aber das leitet mich. Oh, Entschuldige mal, das will doch keiner hören. Ah, sorry. Leitet mich zum nächsten Thema. Mein Thema für dich ist Abneigung, Ekel. Das ist aber ein breit gefächertes Ja, Thema. also ich glaube, ich habe mir dabei so gedacht, zum Beispiel mein einer ehemaliger Studienkollege, der hatte eine ganz krasse Abneigung dagegen, wenn sich jemand neben ihm die Nägel gefeilt hat. Aber das kann ich verstehen, das mag ich auch gar Ja, nicht. ich glaube, so in die Richtung habe ich gedacht. Naja, schon auch so ein bisschen die Klassiker. Nägel fallen, das kann ich auch gar nicht ab. Da schüttelt es mich innerlich. Ich glaube, so Ekel, vor allem wenn es so um so Essgeräusche geht, Schmatzen. naja, aber es gibt halt einfach manchmal so eine Art und Weise, wie Menschen essen, die regt mich dann innerlich auf. Da kann ich dann auch einfach nicht irgendwie mehr neben der Person sitzen bleiben. Aber das hat, glaube ich, auch immer was mit dem aktuellen Verhältnis zu tun, wie ich gerade mit der Person stehe. Wenn ich mich gerade sehr gut mit der verstehe, dann ist das alles okay. Wenn ich irgendwie so genervt bin oder sowas, dann schlägt sich halt irgendwie so ein Essgeräusch auch schon mal stärker nieder. Also da ist, ich glaube, so Ekel, wenn es so auf Personen, auf Eigenschaften oder Sachen, die Personen machen, bezogen ist, hat das immer sehr viel mit der Beziehung, die Ja, ich gerade verstehe ich. aktuell habe, mit der Person zu tun. Ansonsten, was gibt es noch Widerliches, Ekliges? Naja, vieles. Muss man Ja, gar nicht. unendlich. Unendlich vieles. Aber ja, da kann ich jetzt. ich habe ja auch, ich kann mal sagen, es gibt ja auch so Sachen, da ich habe gemerkt, mein Ekelverständnis ist auf jeden Fall anders als bei vielen Leuten. Ich habe auch für Sachen, die andere richtig eklig finden, finde ich eher faszinierend bis geil. Okay, was? Naja, gut, das machen auch viele Frauen, aber ich liebe es wirklich, Pickel auszudrücken. Ja, gut, ich habe ja bei meinem ersten Freund leidenschaftlich gerne die Rückenpickel Richtig, ausgedrückt. das liebe Boah, ich. das war eine Freude. Und wenn Aha. er dann, wenn ich ihn quälen Oh, und konnte, weißt du, was ich ja. am meisten mag, wenn es so alte, richtig dunkle Mitesser sind, die so richtig tief reingehen Ja. und wenn du da so richtig, und dann dauert Und das dann richtig, kommt bis das, das, und ja. dann ploppt das da so raus. Und du siehst richtig, das hat sich schon da in den Körper eingefahren. Das ist Fräst. richtig ein Teil des Körpers, was da jetzt rauskommt, liebe ich. Entschuldigung für diesen kleinen Ausflug. Ich habe früher auch immer eine Freundin von mir, weil die hatte auch immer schönen Pickel, ne? Ich war leider nicht mit Akne gesegnet in meiner Pubertät, aber sie schon, auch am Rücken. Und dann sie wollte das natürlich nicht. Irgendwann habe ich ihr immer Geld dafür gegeben, dass ich ihre Das ist Pickel nicht dein ausdrücken durfte. Ernst. Ein Pickel, ein Euro. Ein Euro. Was? Oh Gott, Ja. da bist du ja arm geworden. Ach, ich habe dann immer, wenn ich hier einen Euro habe, ich schön ein paar ausgedrückt, hat sie gar nicht so schnell mitgekriegt. Gut dort, gut. Ja. Meine Schwester hatte meinen gebrochenen Finger. Vom Pickel ausdrücken? Genau. Nein. Nein. Okay. Weiß ich nicht mehr, wie sie den gekriegt hat, habe ich vergessen. Und der kleine Finger. Der lag dann in so einer kleinen süßen Plastikschiene drinnen. Aber der hat Und ja, und gestunken, an dem ne? hat sie gern geschnuppert. Ja, ich. Weiß nicht. Ich kenne das auch von. Ich hatte mal ein Bauchnabelpiercing, das habe ich jetzt aber nicht mehr. Du hattest auch eins? Gott, ich auch. Wie ich auf die Idee gekommen bin, weiß ich auch Ja, bei nicht mir war mehr. das halt so, dass das das Einzige war, was ich mir machen lassen durfte unter 18. Und dann dachte ich so, nehme ich halt mit, auch wenn ich es eigentlich nicht geil finde, mir scheißegal. Hauptsache Piercing. Hauptsache Piercing. Dann hatte ich immer so ein Playboy Bunny Bauchnabelpiercing, ganz Das schlimm. ist nicht dein Ernst. Oh Gott. Na, aber jedenfalls jetzt, wenn ich da halt, das Loch wächst nicht zu. Ich könnte da immer noch, Nee. also bei mir wächst es irgendwie nicht zu, ich könnte da immer noch ein Piercing reinmachen. Deswegen bildet sich da immer irgendwie so ein komisches Talgzeug drin. Und alle paar Wochen drücke ich das aus und sehe dann halt diese kleine gelbe Wurst, die da rauskommt und die stinkt. Jetzt schalten alle ab, weil es so ekelhaft ist. Entschuldigung. Oh, i. Aber ja, ich soll doch zum Thema Ekel mich auslassen. Ich finde Dumme das ja Idee nicht von mir. eklig. Ich finde das ja geil. Ich hatte auch mal was im Bauchnabel, ich weiß auch nicht. Der geht irgendwie so tief bei mir. Vielleicht ist das auch einfach noch so ein Stück von der Nabelschnur, das da irgendwie verankert ist. Jedenfalls lag ich so im Garten mit einer Freundin, haben nett unterhalten uns über das Leben, so wie wir es jetzt gerade machen. Und dann fummel ich so in meinem Bauchnabel rum und merke so, sehe da irgendwie so was Dunkles und denke, was ist das? Ist das ein Käfer in meinem Bauchnabel? Und dann hole ich Pinzette aus dem Bad, setze mich wieder auf den Stuhl und fummel da so rum und dann irgendwann kriege ich sowas zu fassen, zieh das so raus und das war irgendwie so, weiß ich nicht, einen halben Zentimeter langer Talgpropfen, der halt so richtig tief in meinem Bauchnabel drin gesteckt hat. Ich fand das so schön. Eine Erleichterung, Eine ein. Erleichterung. Seitdem habe ich immer wieder versucht, das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, Das ist wieder dass es wieder passiert. passiert ist. Ist noch nicht wieder passiert. Aber danach, was komisch war, hatte ich immer so ein komisches Stechen in der Bauchnabelgegend. Ich weiß Weil das nicht, jetzt raus war, weil es weil, weg ja, war. weil, ich weiß auch nicht genau warum, weil es weg war. Das fand ich interessant, was man so im Körper ansammelt, im Körper ansammelt, und es gar nicht merkt und immer mit sich rumträgt. Und dann an dem Zeitpunkt, wenn man das dann rausholt, es eigentlich einem klar wird, dass das einfach der ständige Begleiter war und dann ist es plötzlich nicht mehr da und dann fehlt es einem, obwohl man es vorher gar nicht wusste, dass es da war. Dieses paradoxe Aber Leben, ne? Diese Gefühlswelt, was Dawn, ist da los? beruhig dich wieder. Ich finde es ja eigentlich immer am schönsten, und das ist meine große Genugtuung, wenn man so Leute hat, die so ganz hygienisch auftreten und ach, und hier immer ihren Bacto irgendwas, damit sie 99% aller... Die so ein Sakrotan-Tuch auf der Stirn tragen. Richtig. Und wenn man die dann bei ekligen Sachen erwischt, das ist immer meine größte Freude, wenn man die irgendwie erwischt, wie sie sich schön mal einmal rund am Sack kratzen oder wie sie in der Nase bohren oder was weiß ich, an ihren Fingern riechen. Das ist für mich immer, wo ich denke, tja, kannst nicht verleugnen, dass du ein Mensch bist. Richtig. Und kein Sterilium. Wie sie ihre eigenen Popel zur Mahlzeit machen. Das mag ich. Das magst du. Oder wenn du auf Toilette gehst und die haben gerade richtig was Ordentliches in die Pfanne gelegt. Ah! Und du denkst dir, na tja, auch du scheißt nicht nur Rosenblätter, dummes Stück. Scheiße. Ja, das ist meine größte Genugtuung. Aha, ich kenne gar nicht so viele Leute, die so hygienisch sind. Ich schon. Na, du hast auch einen anderen Background als ich einfach, ne? Was, ich habe einen hygienischeren Background. Du hast einfach einen hygienischeren Background als ich. Könnte sein, ja, wahrscheinlich. Ich glaube auch. Wir wissen ja seit letzter Folge, dass du auf einem Hof gelebt hast und dich freudig in Kot und Kotter geschmissen hast. Kot und Kotter. Ja, da hast du dein Bad drin genommen. Ja, und? Ich bin ein fröhlicher Mensch geworden. Ist nichts falsch dran. Während ich im akademischen Segelverein Weinschorle getrunken habe. Tja, wer kann, der kann. So sieht es aus. Hartz Quattro Pinkelpause. So, Viola, da sind wir wieder. War's schön auf Toilette? Wundervoll. Bist du jetzt leichter? Ja, aber ich schütt jetzt wieder was drauf. Sehr gut. Ich auch. Zum Wohl. Prost. Wir haben ja schließlich Frühshoppen. Mm. Hartz Quattro Frühshoppen. Wer liebt es nicht? So, dann kommen wir einfach gleich zum nächsten Thema. Das da wäre, was denkst du denn eigentlich zum Thema Hochzeit? Man muss wissen, wir haben vor einer Minute noch darüber gesprochen. Deswegen hast du mich so schnell abgeschnitten gerade. Also ich muss sagen, Hochzeit ist mein größter Traum. Traumhochzeit. Ja, Traumhochzeit. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als Hochzeit. Und soll ich deine Linda de Mol sein? Soll ich deine sein? Ich kann für dich eine wunderschöne Hochzeit mit deinem Boyfriend. Und ich brauche natürlich einen schwulen Hochzeitsplaner. Sowas, der muss auch schwul sein, anders geht es nicht. Und dann werde ich jetzt über 2-3 Jahre meine Hochzeit planen. Oh, da freue ich mich schon. Und ich werde auf jeden Fall einen Kredit auch für diese Hochzeit aufnehmen und da so viel Geld wie möglich reinpulvern. weil Hochzeit, das macht man nur einmal im Leben. Richtig. Das wissen wir ja alle. Und da darf man an nichts sparen. Richtig, da muss das Klopapier aus Seide sein. So sieht es aus. Oder das Dessert mit Goldstaub besprenkelt. Ja, da muss die Mousse au Chocolat in Gold eingewickelt sein. Und jeder kriegt als Hochzeitsgeschenk auch den Ehering, den ihr dann austauscht, auch den Originalen. Einfach als Andenken. Richtig, genau. Das ist dann quasi so eine... Und dann habe ich auf jeden Fall 10 Brautjungfern und diesen ganzen Kram, den man da braucht. Darf ich auch eine Brautjungfer sein? Nee. Warum? Du bist doch Linda de Mol. Stimmt, ich bin die Moderatorin von die Hochzeit. Aber das machen ja jetzt viele freie Trauungen, wo dann der Freund und irgendein Freund traut. Ah, so, dann kann ich das machen. Ja, du bist meine Linda de Mol. Oh, geil. Das wird wunderschön. Nein, aber sorry, ich und freie Trauung, ich heirate kirchlich, Dawn. Natürlich. Du bist ja auch aus dem Freistaat. Das musst du immer erwähnen. Das muss ich immer erwähnen. Aber ich schäme mich nicht für meine Herkunft. Nee, was soll man auch dagegen tun? Also Hochzeiten waren mir bis jetzt immer, also ich gehe gerne auf Hochzeiten. Wegen der Essen, ne? Wegen Buffet ich und auch. Getränk und was weiß ich. Aber ich muss sagen, so nach 2-3 Stunden Hochzeitsgefeiere bin ich auch meistens echt dann, so denke ich mir, gut, jetzt alles in die Tupper rein und rein. Richtig, bist du einfach auch satt. Und ins Bett gelegt, weil es ist auch anstrengend. Ist so, aber ich weiß nicht, Hochzeiten, ich habe ja bei meiner Schwester oder, nee, ich weiß nicht mehr, bei wem es war, bei denen ist es dann schon so, oh Gott, wieder eine Hochzeit. Bei mir ist es noch so, dass ich mir denke, ach geil, schön vollfressen nächsten yeah. Samstag. Aber wenn zu viele auf einmal sind, ist es wie bei Beerdigungen, hat man auch nicht mehr so Bock drauf. Na, aber bei Beerdigungen ist das Essen ja meistens nicht so gut, oder? Wird da dran gespart, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich war nur einmal auf einer Beerdigung. Ich war auch noch nicht so oft. Weder auf Hochzeit noch auf Beerdigung. Ist also das ein gutes oder schlechtes Zeichen? Das lassen wir neutral im Raum stehen einfach. Also meine Erinnerung an Hochzeiten, ich war mal als Kind in England auf einer Hochzeit und da weiß ich noch, da hatte ich so ein schönes Kleidchen an mit so Rosen drauf, da war ich sehr stolz drauf. Das kleine dicke Kind in das Kleid noch gerade reingepresst, hat meine Mutter sich wohl gedacht. Und dann hat mich ein Junge zum Tanzen aufgefordert, auf Englisch, bin ich weggerannt. Sehr gut. Schnell zu Mutters Schoß zurück. Wie alt war denn der Junge? Also, ich war so 4 und der war vielleicht so 6. Depp, was hat er sich gedacht? Also Frechheit, oder? Ich weiß nur, bei meiner ersten Hochzeit, auf die ich gegangen bin, da war ich völlig verkatert. Ach, wunderschön. Ja, wirklich. Ich hatte den fettesten Kater meines Lebens und ich hatte nur so ein paar Stündchen geschlafen. Gekomat. Ja. Und es war ein bisschen peinlich. Wieso? Hast du getraut mit Fahne? Ob ich getraut habe? Ja. Nee, ich war ja Gast. Ich war Gast. Und ich weiß noch, das war standesamtlich und da wurde dann das Lied gespielt, wo ich ein Herz hast wie ein Bergwerk. Ah, von Reinhard Fendrich. Ja, weil die hatten wohl im Standesamt nur so eine Auswahl von 10 Liedern. Oh Gott. Und da war das dabei, aber ich in meinem Suff, ich fand alles so schön. Hast du geweint? Ich habe richtig fett angefangen zu flennen und ich konnte nicht mehr aufhören. Es war wirklich peinlich, weil jeder wusste, die haben mir das schon... 10 Meter gegen den Wind geworfen, was da los ist. Dass ich mir schön gegönnt habe und ich konnte dann nicht mehr aufhören zu flennen und alle waren nur noch jetzt, beruhige dich, und auf diesem großen Hochzeitsfoto sich total verquollen und scheiße aus. Ja, ich werde melancholisch bei Hochzeiten, das ist einfach so. Aber warum? Warum? Ja. Ach, weil ich es schön fand, wenn zwei Leute sich lieben, ja, kann ich nichts für. Das sei dahingestellt. Ja, gut, gibt auch andere Gründe. Richtig, steuerliche. Geld. An Geld. Wenn du da Geld abgreifen willst. Weil du so viel Geld hast in deinem Bergwerk. Weil du da Geld hast in deinem Bergwerk. Sollten wir dem Reinhard mal schreiben, dass er das umdichten soll, ist überholt. Lebt er noch? Ja, ich war auch mal auf einem Konzert von Reinhard Fendrich. Oh mein Gott, wie alt warst du da? Oh Gott. Den kennt doch keiner. Leute, das ist ein österreichischer Sänger. Zieht euch das Lied mal rein. Weil es ein Herz hast wie ein Bergwerk. Ja, irgendwie, weil wir kostenlos Karten hatten, mein damaliger Freund und ich, und dann sind wir da hingegangen. Aber war jetzt nie so mein Geschmack. Seid ihr in Tracht gegangen? Na klar, in Bayern trägt man jeden Tag Tracht. Was ist denn so eine dumme Frage, Dorn? Entschuldigung, manchmal bin ich einfach dumm, ne? Da frage ich solche Fragen. Ja, auch in die Schule? Bist du auch immer in Tracht zur Schule gegangen? Das habe ich gerade gesagt, jeden Tag. Ja, ich habe... Jeden Tag habe ich Tracht getragen und habe dann die Milch vom Zitzen der Kuh getrunken, pur. Und hast du mal einen ganzen Laib Brot mit in die Schule gekriegt, wo du dann auf dem Pausenhof verteilt hast an alle? Ja. Und andere, nee, verteilt habe ich nichts, aber ja. Andere hatten so Kännchen mit Milch und Butter dabei, das war so richtig zünftig. Und alle hatten rote Backen und geflochtene Haare. Und waren einfach froh und haben nach Wurst gerochen. Aus dem Arsch. Ja, und dann wurde ein bisschen geschmust im Heuschober. Ajo. Also jetzt reicht's. Du willst mich nur dazu zwingen, dass ich jetzt bayerisch ausplaudere. Dann stelle ich dir jetzt mal direkt die nächste Frage. Folgendes. Mhm. Du weißt, mein Lieblingsthema auf der ganzen Welt. Was ist das? Schenkeln. Genau. Und mein Zweitlieblingsthema? Promis. Prominente. Die Prominenz. Und ich möchte von dir wissen, nein, mein Thema ist einfach prominent kennengelernt. Wen gab es, hast du schon mal irgendwo einen Prominenten getroffen oder warst du sogar schon mal in einem Fernsehformat zu sehen? Mit Prominenten? Ja, oder, ja. Also das sind ja jetzt mehrere Fragen, auf die es auch natürlich mehrere Antworten gibt. Ich habe schon mal prominente Menschen getroffen und ich war leider Gottes auch schon mal in einem Fernsehformat zu sehen. Dazu möchte ich mich jetzt aber nicht weiter äußern, welches das war. Das kannst du nicht bringen. Oh, das war das Peinlichste, was ich jemals getan habe in meinem ganzen Leben. Das war das Schlimmste. Aber man kann es, glaube ich, nirgendwo im Internet mehr finden. Und als wenn das sich irgendjemand die Mühe machen würde. Aber deswegen kann ich es ja jetzt sagen. Ich war mal bei RTL.12. Habe ich 70 Euro für gekriegt für einen Drehtag. Also es war so ein halber Tag. Und in dem Format ging es darum, so peinlich, ey, die neuesten Sommer-Rock-Trends vorzustellen. Und es war echt so eklig. Ich habe wirklich, ich habe meine Seele verkauft, ich habe meinen Körper da verkauft, weil es war ich und dann meine angeblich beste Freundin Julia waren auf der Jagd nach den neuesten Sommertrends. Meine angeblich beste Freundin Julia war eine sehr dem Essen nicht so zugeneigte Person, die sich lieber in der Make-up-Abteilung rumtreibt als in der Feinkostabteilung. Wenn man jetzt im Karstadt wäre und wir zusammen shoppen gehen, wäre ich in der Karstadt in der Feinkostabteilung und sie halt bei der Schminke, so, ne? Oder bei der Mode und ich nicht. Und ihr wurdet da so wild zusammengecastet. Richtig. Okay. So, und dann mussten wir halt so die neuesten Rocktrends quasi vorstellen. Und da gab es auch eine Beraterin, eine Modeberaterin, eine, die sich richtig auskannte. Wie sie hieß, weiß ich nicht mehr. Ja, wie sie es halt alle können bei Karstadt und Co. Ja, genau. Und dann sind wir am Alex, war das, in Berlin, sind wir in die Galeria Kaufhof gegangen und haben dann in der richtig schönen, wo es halt auch so richtig hässliche Klamotten nur gibt, in der Abteilung haben wir dann nach den neuesten Rocktrends geforscht. Und ich habe dann auch einfach tatsächlich, weil ich sollte nämlich die Dicke darstellen. Ich sollte die Dicke sein und sie war die Dünne. So. Das und war das Format? So, das habe ich dann erst im Nachhinein gecheckt. Ich bin ja auch manchmal einfach nicht ein Schnellchecker. Ja, aber die haben dich so Bauersucht-Frau-mäßig verkauft. Ja, das haben die dann ja in der Ausstrahlung, aber ich wusste ja nicht, wie. Ja, ja, eben, das meine ich. Ich wusste ja nicht, wie das dann ausgestrahlt wird, als das aufgenommen wurde. Ich war 20, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte so, oh, ich komme ins Fernsehen und ich kriege da 70 Euro für und ich brauche Kohle. Also es war so ein richtig dummer Job war das. Naja, jedenfalls hat diese Modeberaterin, die hat mich dann echt immer so als die total übergewichtige Person dargestellt, die nur eine bestimmte Länge von Röcken tragen kann, weil sie, um halt um halt meine fetten, krassen Rundungen zu kaschieren. Ich sah am Ende aus, als würde ich gleich Paul und Pippi Lotta aus der Kita abholen im Prenzlauer Berg mit meinen braunen Brotschuhen, die einen leichten Absatz hatten, vielleicht einen Croissant-Absatz. Und dann hatte ich irgendwie so einen hässlichen grünen Tulpenrock an und so ein weißes T-Shirt. Das Outfit hat mich 20 Jahre älter gemacht. Es war schrecklich. Und meine beste Freundin Julia, Gott hab sie selig, ich grüße dich hiermit, falls du das hörst. Gott hab sie selig, ich grüße sie. Das müssen wir auch erstmal schaffen in einem Satz, Dawn. Herzlichen Glückwunsch dazu. Etwa wieder Gotteslästerung hochziehen. Naja, jedenfalls, sie wurde halt so als die mit der perfekten Figur dargestellt, die alle Trends die tragen alles schaffen kann. Die alles tragen kann, die halt einfach wirklich gut in diese Gesellschaft passt, wohingegen ich doch mal wirklich darüber hätte denken sollen, wie ich mich eigentlich so auf die Straße traue und was ich für ein großer, schrecklicher Faktor in der Modeindustrie bin, weil wegen mir müssen die Größen über 40 produzieren, ja. Wenn es so Menschen wie mich nicht gäbe, dann wäre bis Größe 38 alles gut. Ja, Kutti. Und dann wird es nämlich weniger Stoff, müsste man dann verarbeiten. Richtig. Oh. Ich bin auch nach Hause gegangen, habe mich erstmal selber ausgepeitscht. Geil. Ja. Das war mal wieder geil. Das war wieder geil. Das fand auch ich auch. Haben wir auch nichts dagegen. Ah, ja, gut, aber ja. Das Fernsehen ist einfach ein Fotzenverein. Das muss man mal ganz klar so sagen. RTL.12, fuck off. Voll. That's what I say. Ich war nie in dem Fernsehformat zu sehen. Ich habe nur auch ein bisschen meine Seele verkauft für ein Musikvideodreh. Mm. Und da war das irgendwie, also eigentlich war es auch ganz witzig, weil das Set war so komplett weiß, weiß gehalten und wir hatten dann so ganz viele Farbeimer und konnten und das dann so mit Farbe beschmutzen. Guck mich nicht so an. Ich höre zu. Ja, auf jeden Fall konnten wir da mit der Farbe dann alles bekleckern und was weiß ich. Weißt du, was ich meine? Den Raum. Genau. Okay. Und ich hatte halt eine Spielpartnerin und ich glaube, das war so eine Love Story zwischen uns. Und in echt oder in dem Video? In the Video. Okay, aber du wusstest das. Und da haben wir uns dann so richtig auch gegenseitig an den Körpern mit Farbe rumgespielt und es war doch dann sehr intens und was weiß ich. Was hattest du denn so an? Wir hatten beide nur so ein weißes Kleid an. Aha. Ja, ja. Ich sah, oh Gott, ich sehe da auch verboten aus. Das hast du mir noch nie gezeigt. Nee, habe ich mich auch für geschämt, habe ich niemandem erzählt. Von wem ist denn das, also für welche Musik? Das war so ein Gitarrenheini, so einer, der Klampfen aufspielt. Oh, was daheim in Bayern? Ja, in München war das. Auf und, Minger? Nee, aber er hat irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Sprache er gesungen hat. Ob es was auf Englisch oder Spanisch oder so. Und ganz am Schluss vom Video saß er dann da auch mit in diesem bunt bemalten Raum. Und dann haben wir ihn auch noch voll gemacht mit Farbe, das weiß ich noch. Und wenn man das Video sieht, denkt man sich so, wird das ein Lesbenporno oder was soll das sein? Das ist eigentlich das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ist jetzt ein bisschen Jeltiersprungen. Nee, überhaupt was? Nicht. Und es gab halt, wie es immer so ist bei schlechten Kurzfilmen, gab es ganz fürchterliches Catering, was meistens aus Prinzenrolle und so und Semmeln besteht. Und zwei Äpfeln bestand. Ja, Äpfel wären ja schön, aber es gibt da immer so Trockenfutter, so weiße Semmeln mit Käse gibt es wahrscheinlich noch. Schablettenkäse. Und irgendwie immer Prinzenrolle. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse Prinzenrolle. Du hast die Prinzen, du hast Prinzenrolle. Ja. Was hast du dagegen? Das ist doch der beschissenste Keks der Welt. Was hast du gegen diesen Adelstitel? Prinzenrolle. Ne, ich weiß, der ist zu mächtig, ne? Da isst man ein und dann ist ja, so. Ja, der schmeckt doch auch nicht. Nee. Naja, also ich esse, also wenn mir das hingeworfen wird, esse ich das schon. Ja, in der Not esse ich den vielleicht. In der Not frisst der Teufel Fliegen, ne? Prinzenrolle. In der Not frisst der Teufel Prinzenrolle. So sieht es aus. Verboten gehört dieses Gebäck. Bah. Aber okay, aber was, davor hattest du ja eigentlich noch gefragt, Promi, Nenz. Ja, hast getroffen. Du irgendein, ja. Also, wen hab ich denn mal? Ich kann natürlich meine große Geschichte erzählen, wie ich ganz nah am Fame dran war und ten feet from stardom. Yes. Tell it. Soll ich? Ja, bitte, bitte. Soll ich das mit der Welt teilen, wie nah ich am Fame war? Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, das hast du recht, deswegen machen wir das ja, ne? Den ganzen Harz-Quadronen. Hau raus. Ja gut, okay. Also, wieder das Setting. Wir befinden uns wieder in Südamerika. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich liebe Südamerika. Ich hatte da eine wunderbare Zeit. Die Menschen da, die sind wunderbar. Ich kann nur jedem empfehlen, fahrt mal hin, schneidet euch mal eine Scheibe ab. Setting Südamerika, Ecuador. Bundesstaat Esmeraldas, dort habe ich für ein halbes Jahr gelebt. So, schön war's. Die Sonne. So, in dem Haus, wo ich gelebt habe, hatten wir einen Bürgermeister, wollte ich gerade sagen, Hausmeister. Der hieß Juan Carlos. Schick. Juan Carlos war auch ein... War der sexy? Können wir da später drüber reden? Okay. Danke. Okay, also, der, der war auch Sänger. Der war nicht nur Hausmeister / Landlord, der war auch Sänger. So, warte mal ganz kurz. Und dann hat, er hat halt immer so gesungen, immer so, so die schmachtenden Liebeslieder. Das war so sein Bereich. Eine andere, die da auch gewohnt hat, und ich haben eines Abends fröhlich gerappt, und zwar Jein von Fettes Brot. So, und wir hatten das ziemlich drauf. Wir haben da ziemlich geil abgeliefert, irgendwie so, konnten das Lied auch auswendig, und Juan Carlos war ziemlich impressed. Ja, so. Es begab sich so, dass kurze Zeit später, ungefähr einen Monat später, eine große Band in Esmeraldas, der Hauptstadt des Bundesstaates, in dem ich da war, gespielt hat. Und zwar hieß diese Band, ihr kennt sie alle hoffentlich, Aventura. Das haben wir, das muss ich ja kurz einwerfen, das haben wir, Dawn und ich, erst letztens bei einer WG-Party. Nee, wie heißt es, wenn man Karaoke? Genau, und Leute haben es mal wieder geliebt. Ja. Die Leute lieben es. Wenn so, wir genau. Aventura singen. Das war, also Aventura hatte vor ein paar Jahren mal einen Sommerhit. In Südamerika sind die aber Megastars. Die Menschen drehen am Rad, wenn so, sie auch nur den also Namen hören. Das, was jetzt Despacito ist, war ja damals Obsession. Obsession. So, gut. Jedenfalls meinte er so, ja, hier, ich spiele ja im Vorprogramm, also Juan Carlos von Aventura. Wollt ihr nicht auch auftreten? Und wir so, ja genau, Juan Carlos, ja klar, klar, machen wir. Aber haben halt nie daran geglaubt, dass irgendwie, ich meine, hallo, stell dir mal vor, du gehst hier irgendwie zu einem, was weiß ich, Bruno Mars Konzert, ja. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber irgendwie hast du den heute erwähnt, deswegen nehme ich den jetzt mal als Beispiel. Und die Vorband beschließt einfach, irgendjemand wildfremden aus dem Freundeskreis mit so auf geil die Bühne zu so holen. Geil. Ja? So, das würde einfach nicht passieren. Anders in Südamerika. So, der Tag des Konzertes naht, wir fahren hin. Sind immer noch ungläubig, weil wir kennen uns schon mittlerweile aus. Verabredungen werden nicht immer unbedingt eingehalten. Jedoch an diesem Tag ist alles anders. Irgendwann am späten Nachmittag erhalten wir einen Anruf von Juan Carlos, der sagt, hey, wo seid ihr? Kommt mal zum, kommt mal dann und dann zum Stadion, zum Hintereingang. Und wir sind, na gut, alles klar, machen wir. Machen wir, Juan Carlos. Immer noch ungläubig, weil wir sind Europäer, kritisch, ne? Glaube nicht so schnell an die Sachen, die wir nicht auch wirklich vor uns sehen. So, und dann sind wir da am Eingang, am Abend, am Eingang vom Stadion, am Hintereingang. Und dann steht da Juan Carlos und sagt, hier, kommt mit. Zack, durch den Hintereingang. Wurden uns erstmal hier schön hier Backstage-Area, VIP-Area. In dem Zelt sind Aventura. Und dann wurden uns erstmal schön zwei Mikrofone in die Hand gedrückt, dann gesagt, so Mädels, gleich geht's los, zack, auf die Bühne geschubst und da stehen wir vor 40.000 wilden Ecuadorianern, die alle Bock haben auf Aventura, stehen da plötzlich zwei deutsche Girls, die da erstmal Jein von Fettes Brot rappen. Die waren alle nett, die 40.000 Leute, die haben sich alle amüsiert oder haben jedenfalls so getan. Vielleicht waren die einfach nur heiß darauf, endlich Aventura zu sehen. Wie auch immer, wir standen da, haben schön Jein von Fettes Brot gerappt und die Leute haben es gefeiert. Geil. Und wir sind dann danach, sind wir schön, haben wir noch so Bussi-Bussi mit Aventura gemacht. Und ich meine, was will man mehr? Und Juan Carlos habt ihr dann noch angeschlossen? Juan Carlos hat dann noch gesungen mit seinem Kumpel, der war auch Rapper. Nee. Also der Kumpel war Rapper, Juan Carlos war eher so Kantante, so Schnulzi. Ja, ja. Genau, die haben so ein paar noch ein bisschen, die haben noch fresh abgeliefert. Und dann, wie alt war Juan Carlos? Ich glaube, der war da so 28. Schee, sexy. Schee. War heiß oder was? Können wir da jetzt einfach mal nicht drüber reden? Ich verstehe schon. Ach Gott, die kleine Dawn auf der Bühne von Aventura und singt Fettes Brot. Das ist, okay, das ist eine, ich muss sagen, Chapeau, eine der besten Geschichten, die ich, glaube ich, jemals gehört habe. Tja, Viola, es gibt schon Gründe, warum wir befreundet sind, nicht wahr? Weil du mal fast berühmt warst. Fast berühmt, ich war mal fast berühmt. Jetzt versuche ich es gerade wieder, wird schon wieder nichts. Vielleicht, ja. vielleicht mal in Lateinamerika probieren. Vielleicht bin ich da, so, vielleicht ist das so wie mit diesem Sugarman. Vielleicht bin ich da ein Megastar und weiß es nicht. Mit Jein von Fettes Brot. Vielleicht hören das die Leute rauf und runter. Nur ich weiß davon gar nichts. Die warten nur auf dich. Die warten auf mich. Ich muss wieder rüber. Ich merke das eh schon die ganze Zeit. Ich muss wieder rüber. Ich brauche mal wieder ein bisschen einen vernünftigen Sonnenbrand. Da hier bei diesem Berliner Sommer geht ja nichts. Ich hatte in Südamerika, jetzt sind wir schon wieder bei diesem Südamerika-Thema, ich habe da auch mir den fettesten Sonnenbrand meines Lebens geholt. Oh, holy Lord. Der hat Blasen geworfen. Oh. War das so eine fiese Sonne, wo es eigentlich bewölkt war? Ja, halt Ecuador, auch Quito. Auch in Ecuador, ah ja. Ach, schön in den Bergen, ja, ne? Ja, genau. Und direkt am Äquator. Mhm. Ecuador, Äquator, ne? Mhm. Hab ich dann auch geschnallt. Und da habe ich echt, uiuiui, da habe ich gedacht, ja, nächste Woche Hautkrebs. Oh Gott. Ja, also so ein richtig krasser Sonnenbrand. Ich habe auch das Gefühl, der eine, der hat sich echt so bei mir reingebrannt, den hatte ich so im Dekolleté. Das ist einfach immer noch röter als alle anderen Aber Partien im Dekolleté meiner Haut. Ist man immer röter. Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun. Ja. Naja, ich mache mir jetzt noch ein bisschen Selbstbräuner rauf. Und du so? Könnte ich auch gebrauchen. Finde ich nämlich auch. Na gut, dann würden wir einfach sagen, das war's wieder mal mit eurem schönen geliebten Hartz Quattro für diese Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Hartz Die zweite Quattro. Folge von Hartz Quattro ist vorbei. Hartz Quattro loves you. Bye, bye.